Ima Herta, der Podcast der Berliner Morgenpost, WM-Edition. Da ist er schon vorbei. Der erste komplette Spieltag der Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Der sechste Turniertag ist Geschichte und hat uns wieder jede Menge schöne und teilweise auch recht kuriose Storys beschert. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Mein Name ist Jörn Lange, mir gegenüber steht der Kollege Yannick Höppner. Hallo Yannick. Hallo Jörn, ach, wie ging das schnell? Ja, kommt gar nicht hinterher. Du hast vorbildlich wieder zum Spiel der Russen etwas russisch Brot mitgebracht. Ich lang mal beherzt zu. Ja, das wird hier zur guten Tradition. So richtig viel Glück gebracht hat es noch nicht. Naja, uns jetzt nicht, aber bei den Russen läuft es ja. Aber dazu später mehr. Kommen wir erstmal zum Dienstag. Was stand auf dem Programm? Gib uns mal einen Überblick. Große Namen standen auf dem Programm. Wir hatten die Polen, die ins Turnier gestartet sind mit Lewandowski, der eher unsichtbar war, möchte ich sagen. Hat verloren mit den Polen 1-2, genauso wie James und Salah. Alle haben verloren. Und es ist nicht das Turnier der Superstars bis jetzt. Nee, wahrscheinlich in den Marketingabteilungen der großen Sportartikelhersteller schlagen sie sich die Hände über den Köpfen zusammen. Aber das soll nicht unsere Sorge sein. Also bis auf einen, aber auf den kommen wir später. Ganz interessant finde ich, also Lewandowski, Bayern-Star, verliert mit den Polen gegen Senegal. James, Bayern-Star, verliert mit Kolumbien gegen Japan. Und sie sind ja in derselben Gruppe. Das heißt, die stehen jetzt beide schon mit dem Rücken zur Wand und treffen sich am Sonntag. Da wird's dann spannend. Insgesamt gab's ein paar kuriose Tore, aber lass uns mal der Reihe nach vorgehen. Der Dienstag eröffnete mit der Partie Kolumbien-Japan. Große James-Show, haben wir schon gehört, war es nicht. Erzähl uns ein bisschen was zum Spiel. Ja, die James-Show war es deshalb nicht, weil er muskuläre Probleme hatte und unmittelbar vor dem Spiel eben nicht trainieren konnte. Der Trainer hat sich gegen ihn entschieden und hat ihn erstmal draußen gelassen. Und nach seiner Einwechslung, ja, da war das Spiel schon fast verloren. Er konnte nichts mehr daran ändern, genau. Die Kolumbianer waren früh dezimiert. Sehr früh, man muss sagen, sehr, sehr früh, nach knapp 3 Minuten gab es den ersten Platzverweis. Erster Platzverweis des Turniers. Des auch, Turniers, ja. das ist korrekt. Und trotzdem haben sie es nicht geschafft, den schnellsten Platzverweis aller Zeiten aufzustellen. Der stammt nämlich aus dem Jahre 1986 von einem Uruguayer nach, sage und schreibe, 54 Sekunden. Respekt. Das muss man erstmal schaffen. Statt den Kolumbianern haben sich die Japaner gefreut. Vor allen Dingen haben die japanischen Bundesliga-Legionäre ziemlich gerockt. Die Tore haben geschossen Kölns Osako und Shinji Kagawa von Borussia Dortmund. Außerdem waren in der Startelf der Sportsfreund Hasebe und auch der Ex-Hertaner Genki Haraguchi uns allen noch gut bekannt. Am Ende stand es 2-1. Das bringt mich zum zweiten Nerd-Fakt nach dem schnellsten Platzverweis. Es war der erste Sieg eines asiatischen Teams bei einer WM gegen ein südamerikanisches Team. Es hat 18 Anläufe gebraucht. Im 18. Anlauf hat es geklappt, deswegen waren sie in Japan ziemlich happy. Und ein Wahljapaner hat prompt via Twitter gratuliert, das war Lukas Podolski. Wenn ich das schon höre, Wahljapaner. Ja. Er hat im japanischen Trikot gratuliert und da frage ich mich natürlich, wie groß kann der Identifikationsfaktor mit Deutschland jetzt noch sein bei Lukas Podolski? Fehlt eigentlich nur noch das Foto mit dem japanischen Ministerpräsidenten. Ja, also wird nachgereicht. schön fand ich auch, es gab ein skurriles Freistoßtor der Kolumbianer. Der Schütze Quintero hat den Ball unter der Mauer durchgeschossen, gar nicht mal mit besonders viel Schmackes, aber recht platziert. Ja, der Japan-Keeper sah wenig gut aus, möchte man sagen. Bisschen in Bahnschrankenmanier, wie man es hier in Berlin eher in der Kreisliga A sieht. Ja, also doll geschossen war er nicht und haltbar war er allemal. Aber gut, kuriose Tore haben wir schon viele gesehen bei dieser WM. Zweites Spiel. Polen-Senegal war das große Duell der Stürmer-Stars Robert Lewandowski und Sadio Mané vom FC Liverpool. Es war eher ein Mauerkick, muss man sagen, ne? Das muss man sagen. Und beide Superstars waren auch nicht sehr auffällig in der Partie. Beide Spielsysteme waren natürlich sehr ausgerichtet auf der einen Seite auf Lewandowski, auf der anderen auf Mané. Und bei den Senegalesen hat das etwas besser geklappt. Die kamen über die linke Seite, über Mané, immer wieder ganz gut zu guten offensiven Aktionen. Ja, letztlich könnte das den Ausschlag gegeben haben. 2-1 haben die Afrikaner gewonnen, haben damit den ersten Sieg für ein afrikanisches Team bei diesem Turnier errungen. Die haben danach direkt in den Party-Modus geschaltet, haben ein bisschen getanzt auf dem Feld. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Und wo wir schon bei Party-Modus sind, ich glaube auch in Russland wurde gestern Abend sicher noch der ein oder andere Wodka verköstigt. Oder was meinst du? Ja, also russisch Brot wird es nicht gewesen sein. Ja. Nee, die Russen Lang noch mal zu, ich auch. Die Russen haben allen Grund zum Feiern. Sie sind die erste Mannschaft, die fest im Achtelfinale steht. Mit einem Torverhältnis von, ich glaube, 8-1, wenn ich mich nicht verzählt habe. Das ist überraschend, aber wenn man die Spiele sieht, auch nicht so dominant, wie es klingt. Also man muss jetzt nicht sich vor Angst in die Hosen machen, dass da die starken Russen auf einen warten. Aber trotzdem, für das Land ist es sicherlich schön und es tut der Freude bei der WM sicher keinen Abbruch. Sicher nicht. 3-1 hieß es gegen die Ägypter. Erstmals mit Mo Salah. Der hat per Elfmeter getroffen, aber das hat nicht gereicht. Die Russen haben sogar ziemlich ansehnlichen Fußball gespielt, muss man sagen. Phasenweise zumindest. Ich habe noch die Worte des ZDF-Manns im Ohr, der zum Trainer Tscherchesow meinte, er ist vom Krisenmanager zum Erfolgscoach geworden. Das trifft es eigentlich ziemlich gut. Aber man muss auch sagen, die Russen haben Schützenhilfe bekommen von den Ägyptern. Da wurde auch ein wunderschönes Eigentor geschossen. Das kriegt man auch in 100 Versuchen, glaube ich, nicht wieder so hin, wenn man es probieren würde. Eigentorschütze war ein Mann namens Ahmed Fati. Mein Kollege Marcel Stein sagte ganz trocken, was soll Mutti nur dazu sagen? Oha. Naja, die Russen sind auf jeden Fall richtig im Turniermodus. Da geht die Post ab. Da kann man aus deutscher Sicht ein bisschen neidisch werden, oder? Absolut. Man muss, also gut, vielleicht kommen wir ja in diesen Turniermodus noch am Sonnabend. Das wird man sehen. Aber ja, insgesamt muss man zum ersten Spieltag vielleicht dann auch mal ein Fazit ziehen. Mit Russland ist ja auch die erste Mannschaft in den zweiten Spieltag gestartet. Und das fällt eher mau aus, muss man sagen. Ja, also besonders viel hat sich bei mir jetzt nicht eingebrannt. Es gab überproportional viele Freistoßtore, es gab eine Handvoll Eigentore, wenig Platzverweise, das fällt auch auf. Aber puh, wenn wir schon über solche Eckdaten sprechen, dann kann es spielerisch nicht so dolle gewesen sein. Ja. Mitreißend waren eigentlich nur mit Abstrichen die Russen und die Partie Spanien gegen Portugal mit Ronaldo. Aber da sprechen wir später noch ein bisschen mehr drüber. Spielerisch das einzige Highlight bis jetzt. So ist es. Dann kommen wir zu den Deutschen. Bis jetzt noch völlig ohne Highlight, muss man sagen. Aber das könnte besser werden. Mach uns mal ein bisschen Hoffnung, Yannick. Ja, das muss besser werden. Und eine Sache, die Hoffnung macht, ist der Quartierswechsel, den die deutsche Nationalmannschaft jetzt vorgenommen hat. Sie hat sich verabschiedet aus Moskau, aus der Sportschule in Vatutinki, wie ich gestern gelernt habe. Ja, und an Sotschi sind ja durchaus positive Erinnerungen geknüpft. Man denkt zurück ein Jahr lang an den Confed Cup 2017, der gewonnen wurde. Und auch Manuel Neuer hat gesagt, dieser Tapetenwechsel tut uns gut. Es war ja auch zu lesen, auch heute wieder bei uns in der Morgenpost, dass Joachim Löw diese Wahl auf Vatutinki vielleicht gar nicht so gut gefunden hat und Oliver Bierhoff sich da durchgesetzt hat. Sotschi ist auf jeden Fall ziemlich positiv besetzt, aber das hält Manuel Neuer nicht davon ab, klare Worte zu finden. Er hat auf einer Pressekonferenz gesagt, für ihn geht es auch darum, ob alle die Bereitschaft haben, dieses Turnier mit 100% Einstellung anzugehen. Bin ich bereit, alles für die Mannschaft zu geben? Das ist die zentrale Frage, die er stellt. Fand ich schon eine klare Ansage, nimmt er alle in die Pflicht. Aber man muss sagen, sein Vorgänger im deutschen Tor, der hat fast noch klarere Worte gefunden. Großkick des Tages. Oliver Kahn, inzwischen pensionierter Torwart-Titan, kann man fast sagen. Dafür Experte beim ZDF, hat sich zu Wort gemeldet und ich habe ziemlich schmunzeln müssen, als ich sein Statement gelesen habe. Er sagte, ich spreche bei dieser Weltmeisterschaft nicht über das Thema Druck, aber Druck ist natürlich immer gut, weil er kann dir mächtig in den Hintern treten. Lass ich mal so stehen. Dann gucken wir natürlich zum Abschluss noch ein bisschen voraus. Wir haben wieder 3 Spiele am heutigen Mittwoch. Los geht's um 14 Uhr mit Portugal-Marokko, da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Um 17 Uhr geht es weiter mit Uruguay-Saudi-Arabien. Da heißt es, wenn die Urus siegen oder ein Remis dabei rumkommt, dann ist Russland endgültig durch. Und die Saudis sind raus und nicht nur die Saudis, sondern eben auch Mo Salah und die Ägypter. Bei einem Urus-Sieg, ne? Dann haben wir zum Abschluss um 20 Uhr Iran gegen Spanien. Da hat man fast den Eindruck gewinnen können, die Iraner seien im Moment unverwundbar. Die hatten einen kleinen Zwischenfall bei ihrem Tapetenwechsel, saßen im Flieger und auf einmal hat das Triebwerk Feuer gefangen. Aber sie sind alle heil wieder runtergekommen. Ein Glück. Und bei den Spaniern, die haben ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt, weil ihr Torwart, De Gea, heißt er, glaube ich, wenn man ihn so richtig ausspricht, der hat einen neuen Vertrag bekommen bei seinem Arbeitgeber Manchester United. trotz seines heftigen Patzers im ersten Spiel gegen Ronaldos Schuss. Er hat bei Man United verlängert, bekommt jetzt 21 Millionen Euro Jahresgehalt brutto. Peanuts. Ja, fast wie ein Morgenpost-Redakteur. Das Ähnliche kriegen wir ja auch, ich wollte es gerade sagen. Ja. Ja, ähnliche Summen kennt man eigentlich nur von einem Mann, nämlich dem Mr. Ziegenbart Cristiano Ronaldo. Den hat er sich gestreichelt nach seinem Tor und eine kleine Botschaft gesendet an Messi, der ja gerne als GOAT, Greatest of All Times, bezeichnet wird. Ja, das wollte Ronaldo natürlich nicht so stehen lassen. Und ganz interessant, einer hat sich geäußert über diesen Mann, nämlich sein ehemaliger Spielkollege Patrice Evra. Der hat erzählt, dass er mal zu einem Mittagessen bei Ronaldo eingeladen worden sei und der empfiehlt allen, also auch euch, falls das irgendwann mal passieren sollte, kann ja sein, wenn ihr mal eingeladen werdet von Ronaldo zu einem Mittagessen, dann sagt einfach ab. Es gibt Salat, ein bisschen Hühnchenfleisch und das war's. Und danach wird geschwommen, trainiert, jongliert, was auch immer. Aber der Mann schläft nie. Das ist doch kein Leben. Na gut. Müsst ihr euch kein Beispiel dran nehmen, genießt den heutigen Mittwoch, gönnt euch einen Drink, gönnt euch leckeres Essen, gönnt euch ein paar Fußballspiele und gönnt euch vor allen Dingen morgen wieder den Immer Härter Podcast. Gönnung. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Immer Härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost. WM-Edition.